Leben die Muslime in einer anderen Zeit? Mohammed lehrte zunächst in seiner Heimatstadt in Mekka. Doch hier, wo er als Kind gelebt hat und groß geworden war, folgten ihm gerade einmal 70 Getreue. In Mekka war Mohammed ein Störenfried. Er störte die Geschäfte der Reichen und Mächtigen, er gab sich mit Habenichtsen ab, ließ sogar seinen Sklaven frei. Eine Zeit lang schützte ihn noch sein Onkel vor den anderen Clans seines Stammes. Doch schließlich musste er mit seinen Anhängern auswandern. Eine Legende sagt, dass Mohammed, der als letzter seines Clans ging, von den Mekkanern verfolgt wurde und in eine Grotte flüchtete. Weil eine Spinne den Eingang der Grotte sofort mit einem Netz bedeckte, dachten die Feinde, hier könne er nicht sein. So konnte er sich nach Medina retten, in einer Oase mit drei Dörfern. Das war im Jahre 622. Für die Muslime ist dieses Jahr so wichtig, dass sie später beschlossen, es zum ersten Jahr ihrer Zeitrechnung zu machen. So wie die Christen, die das Geburtsjahr von Jesus zum ersten Jahr ihrer Zeitrechnung erklärten, haben also auch die Muslime ihre eigene Zeit. Allerdings hat sie sich nicht so durchgesetzt wie die christliche. In Medina lebten damals 5 Stämme, darunter 3 jüdische, die miteinander verfeindet waren. So wurde Mohammed rasch zum wichtigsten Führer im Ort. Er war ein liebenswürdiger Mensch, der viel Selbstvertrauen hatte und sehr gut verhandeln konnte. Er schlichtete Streitigkeiten, überzeugte und versöhnte alte Feinde. So gelang es ihm, mit seinen Anhängern aus Mekka die Macht in Medina zu übernehmen und das erste islamische Gemeinwesen zu gründen. Stämme aus der ganzen Region schlossen sich diesem Gemeinwesen an, die meisten freiwillig, manche erst nach Kämpfen. Auch Mohammeds Heimatstadt Mekka kam nicht freiwillig zum Islam. 3-mal versuchten die Mekkaner, die Muslime um Mohammed zu schlagen, doch Mohammed und seine Leute waren stärker. 630 gab Mekka auf und trat der neuen Religion bei. Als Mohammed 2 Jahre später starb, hatte er die ganze arabische Halbinsel vereinigt. Die vielen Stämme, die dort lebten, hatten zuvor ihre eigenen Gottheiten angebetet. Jetzt verehrten sie alle den gleichen Gott, Allah. Sie waren genau wie die Juden und die Christen, Monotheisten geworden. Menschen, die nur an einen Gott glauben. In allen großen Religionen sind die wichtigen Lehrsätze in einem oder mehreren Büchern gesammelt. Geschrieben wurden diese Bücher erst nach dem Tod des Stifters von besonders treuen Anhängern, so dass man nicht immer ganz sicher sein kann, ob die Lehrsätze auch wirklich vom Stifter der Religion stammen. Die meisten Gläubigen sind aber überzeugt, dass die Lehren aus den Büchern stimmen und dass Gott hinter ihnen steht. Das heilige Buch des Islam ist der Koran. Das Wort Koran ist arabisch und bedeutet so viel wie auswendig gelernter oder gelesener Vortrag. Obwohl auch Mohammeds Lehren erst nach seinem Tod aufgeschrieben wurden, sind die Wissenschaftler heute ziemlich sicher, dass sie tatsächlich von Mohammed stammen. Für die Muslime ist der Koran nicht nur ein heiliges Buch, sondern Gottes eigenes Wort. Im Koran spricht Gott selbst. Deswegen ist jedes Wort wahr, wie jedenfalls fromme Muslime glauben. Der Koran ist für sie eine genaue Kopie des Urkorans, den Gott im Himmel aufbewahrt. Mohammed hat die Lehren nur verkündet. Er ist ein Bote, ein Mensch und kein Heiliger. Dennoch wurde der Prophet für seine Anhänger rasch eine Art Heiliger. Heute würden wir sagen, so etwas wie ein Superstar. Man erzählte sich unzählige tolle Geschichten über ihn, die alle gesammelt und aufgeschrieben wurden. Die Bäume hätten sich verneigt, wenn er vorbeiging, und die Sonne hätte sich verdunkelt. Hadith heißen diese Geschichten und sie sind sehr populär bei den Muslimen, oft sogar populärer als der Koran. Heute kann man sich Hadith sogar per SMS aufs Handy schicken lassen. Der Koran ist nicht gerade ein Buch wie Harry Potter, das man in einem Rutsch durchliest. Es ist ziemlich dick und in 114 Abschnitte unterteilt, in die Suren, die aus einzelnen Versen bestehen und der Länge nach sortiert sind. Im Koran steht, dass man Allah anbeten soll und keine steinernen Götzen und dass man ein gutes und gerechtes Leben führen soll. Der Koran warnt vor dem jüngsten Gericht, das entscheidet, wer in den Himmel und wer in die Hölle kommt. Er bestimmt religiöse Bräuche, regelt das Leben der Muslime einzeln und in Gemeinschaft und schreibt sogar Gesetze vor.